je atmen. Doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Mein eigenes Lauf wartet. Wenn du kommst, kommst du mit Licht. Du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck und liest mich laut, damit auch ich mich hören kann.